A 87 7 77 76 B 67 65 75 76 C 72 61 71 62 D 73 87 96 93 E 5 65 15 55